haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Versprechen. Ich bastelte an einem kleinen Papierflieger. Ich faltete ihn nach der Anweisung aus einem Kinderbuch. Doch je mehr ich faltete, umso eher glich das Ding einem U-Boot. Ich ließ es durch die Luft segeln, es stürzte nach 2 Sekunden ab. Danach schmiss ich es in einen Eimer Wasser. Es dauerte ein paar Sekunden, dann begann es zu tauchen. Ich hatte also wieder einmal recht gehabt, es war doch ein U-Boot. Draußen wurde es langsam dunkel. Es war höchste Zeit für ein ausgiebiges Nachtessen. Doch da klingelte das Telefon. Maloney, private Ermittlungen? Mein Name ist Kabel, ein Mann bedroht mich. Wo? Bin schon unterwegs. Am Telefon, er bedroht mich am Telefon. Unsinn, ich bedrohe Sie nicht. Mit einer Hand halte ich den Hörer und mit der anderen bohre ich in der Nase. Sie auch? Finden Sie das auch so beruhigend? Naja, es geht. Wer ist denn der Kerl, der Sie bedroht? Und weshalb? Und mit was? Ich glaube, ich weiß, wer er ist. Ein Möchtegern-Liebhaber, Sie verstehen. Kann einen Korb nicht ertragen und versucht, mich jetzt einzuschüchtern. Nur die Ruhe, das geht vorbei. Aber er droht mir, mich umzubringen, wenn ich das Versprechen nicht einlöse. Was denn für ein Versprechen? Ach, es ist eigentlich idiotisch. Aber könnten wir das nicht unter 4 Augen besprechen? Meinetwegen. Sind Sie zu Hause? Nein, ich bin in einer Telefonzelle. Soll ich hier auf Sie warten? Ich muss nämlich sowieso noch jemanden anrufen. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Die Telefonkabine war etwa eine halbe Stunde von meinem Büro entfernt und unterwegs gab es mindestens 3 Fastfood-Lokale. Ich ging in alle 3. Die runden braunen Dinger, die sie dort Hackfleisch nannten, lagen wie 3 CDs in meinem Magen. Aber unser eins kann sich manchmal weder die Felle noch die Magenverstimmung aussuchen. Als ich die Telefonkabine erreichte, traf ich einen alten Bekannten. Na, Maloney, lauern Sie wieder mal einsamen Damen auf? Oder hat sich Ihr Vermieter endlich auf die Straße gesetzt? Eigentlich wollte ich ja nur mal kurz telefonieren. In diesem Land weiß man ja nie, ob zu Hause jemand in der Muschel sitzt. Das Telefonieren im Freien kann ganz schön gefährlich sein. Einer Dame ist dies nicht sehr bekommen. Wieso? Ist ihr von der miesen Luft schlecht geworden oder ist sie bei ihrem Anblick in Ohnmacht gefallen? Schlimmer, Maloney. Sie ist tot. Ermordet. Jemand ist in die Telefonzelle eingedrungen, als sie gerade am Telefonieren war. Dann hat er von hinten den Telefonhörer mit der einen Hand und das Kabel mit der anderen Hand gefasst und die Frau damit erwürgt. Nicht gerade die feine englische Art. Tot ist tot, ob nun Englisch oder Französisch. Da hatte er auch wieder recht. Ich schaute mich ein wenig um. Die Leiche war bereits wegtransportiert worden. Eine Frau von der Spurensicherung trug auf der Glasscheibe ein feines Pulver auf. Es sprach einiges dafür, dass die Ermordete meine Klientin war. Ausgerechnet Frau Kabel hatte es also mit einem Kabel erwischt. Oder etwa doch nicht? Ich hörte dem Polizisten noch eine Weile zu. Sie sind doch nicht zufällig hier, Maloney. Geben Sie es doch zu. Nein, nein, Zufall war das nicht. Meine Beine sind keinen Zufällen ausgeliefert, im Gegensatz zu Ihrem Gehirn. Immer noch der charmante Schnüffler. Sieht übrigens ganz nach einem Raubmord aus. Die Handtasche der Dame war leer, als wir sie fanden. Und wissen Sie auch schon, wie die Dame hieß? Wir ermitteln doch, Maloney. Aber keine Angst, der Fall ist bei uns in besten Händen. Ich lachte herzhaft und ging dann zurück in mein Büro. Ich blätterte ein wenig im Telefonbuch. Es gab keine Eintragung unter dem Namen Kabel. Vielleicht hatte mich die Frau hereingelegt. Vielleicht sollte ich an den Tatort gelockt werden. Doch wer sollte daran ein Interesse haben? Ich dachte noch ein wenig nach. Dann klingelte das Telefon. Ich nahm den Hörer ab. Maloney? Ich möchte gerne Anke sprechen. Und weshalb tun Sie es nicht? Was soll das? Sie sind wohl ein Scherzbold, oder was? Ja, ja. Wenn's so weitergeht, trete ich bald im Fernsehen auf und ziehe die Lottozahlen. Verbinden Sie mich jetzt bitte mit Anke. Es eilt. Hier gibt es keine Anke. Hier gibt es nicht mal Akne. Hier gibt es bloß Maloney. Maloney? Ist das eine Krankheit? Ja, überträgt sich am Telefon. Wenn Sie morgen erwachen, werden Sie aussehen wie ein Gong. Ein Gong? Genau, schwer angeschlagen. Ich muss jetzt aufhören. Grüßen Sie Anke von mir. Ich versprach es ihr und hängte auf. Es gibt eine ganze Menge Verrückter in der Stadt. Die meisten sind harmlos. Einige davon versuchen sich als Politiker, andere kriegen Kunstpreise und der Rest bevölkert die Trams und führt Selbstgespräche. Ich ging aufs Polizeipräsidium und erkundigte mich nach der Toten in der Telefonkabine. Ich habe keine Zeit, Maloney. Muss mich noch rasieren. Gib gleich eine Pressekonferenz. Weshalb so feierlich? War die Ermordete etwa prominent? Wie man es nimmt. War früher mal Eiskunstläuferin. Hat auch irgendeine Medaille gewonnen. Carmen Fischer. Noch nie gehört. Naja, ist wie gesagt schon 10 Jahre her. Damals hatte sie noch ihren Mädchennamen. Kabel. Carmen Kabel. Noch nie etwas von der berühmten Kabelrolle gehört? Ist das die mit dem Dreifachstecker? Die Kabelrolle ist eine nach ihr benannte Eiskunstlauffigur. Ich ließ es dabei bewenden. Ich erfuhr noch, dass sich Frau Fischer, geborene Kabel, vor 3 Jahren scheiden ließ und seither wieder allein lebte. Und ich erfuhr auch, dass sie eine sehr attraktive Frau gewesen war. Das hat man nun davon. Unsereins darf sich mit attraktiven Leichen abgeben, während die anderen sich mit unansehnlichen Lebenden amüsieren. Der Ex-Mann meiner ermordeten Klientin war vor 2 Jahren nach Kanada ausgewandert. Dort befand er sich auch während der Tatzeit. Ich erfuhr auch, dass Carmen Kabel in den letzten Jahren eher zurückgezogen lebte und halbtags in einem Sportartikelgeschäft arbeitete. Ich wollte mich gerade aufmachen, um Zeitungen zu kaufen, da erschien ein etwas zu klein geratener junger Mann in meinem Büro. Er hielt eine Zeitung unter dem Arm. Mein Name ist Werther. Interessant. Und woran leiden Sie? Wie kommen Sie darauf, dass ich leide? Manchen Leuten wird das von Geburt an mitgegeben. Ich leide tatsächlich. Meine Freundin ist nämlich ermordet worden. Wann? Gestern Nacht? Ja, genau. Vielleicht haben Sie davon auch schon in der Zeitung gelesen. Sie war einmal berühmt, meine Carmen. Ich nickte artig und riss ihm dann die Zeitung unter dem Arm weg. Ich las die Schlagzeilen und den offiziellen Bericht des Pressedienstes der Polizei. Es stand für mich nicht viel Neues darin. Werther bekam feuchte Augen. Ich gab ihm ein Papiertaschentuch. Er bedankte sich. Ich kann das gar nicht begreifen. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Nein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand mit Carmen gemacht hat. Und weshalb kommen Sie zu mir? Verstehen Sie das nicht? Ich möchte, dass Sie den Mörder meiner Freundin finden. Sie glauben also, dass es ein Mann war? Aber, nun, sie wurde doch erwürgt, oder? Ja, aber auch Frauen haben Hände. Und was für welche? Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber welche Frau sollte so etwas tun? Weshalb überlassen Sie die Beantwortung dieser Frage nicht einfach der Polizei? Ich habe neulich eine Statistik gelesen. Die Aufklärungsrate der Polizei ist miserabel. Ich traue denen nicht viel zu. Da haben Sie auch wieder recht. Übernehmen Sie den Fall. Ich hatte also zur Abwechslung wieder einmal einen lebenden Klienten. Er unterschrieb brav einen Scheck und übergab ihn mir und hinterließ seine Adresse. Er ging, wie er gekommen war, auf kleinem Fuß. Danach klingelte das Telefon. Maloney? Können Sie mich mit Anke verbinden? Wer zum Teufel sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich möchte mit Anke sprechen, das ist alles. Es gibt Leute, die können einem einfach alles verderben. Ich ging runter auf die Straße und trank in einer Eckkneipe einen Kaffee. Anschließend ging ich zum Tatort. Die Telefonkabine war abgesperrt. 2 Stunden später fand ich in einem Gebüsch in der Nähe eine Kreditkarte und eine kleine Agenda. Die Kreditkarte war auf den Namen Carmen Fischer Kabel ausgestellt. Ich ging damit ins Polizeipräsidium. Sieh an, Maloney kann's nicht lassen. Und diese Kreditkarte haben Sie also in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden? Ja. Ist eine Frage des Könnens. Unsinn, Maloney. Meine Jungs haben die ganze Umgebung auf den Kopf gestellt und nichts gefunden. Sie scheinen mir ja tatsächlich ein Glückspilz zu sein. Vielleicht gewinnen Sie auch noch bei der Anke. Der Name kommt mir bekannt vor. Kein Wunder, die Zeitungen sind voll davon. Täglich ruft eine Frau irgendwelche Leute an und erkundigt sich nach einer gewissen Anke. Und wer das Losungswort weiß, gewinnt 1000 Franken. Natürlich ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass sie ausgerechnet Sie anrufen. Und wie heißt das Losungswort? Die Beine liebkosen mit Anke-Strumpfhosen. Diesen Werbefritzen ist wohl jeder Schwachsinn gut genug. Jetzt aber zu Ihnen, Maloney. Sie haben nicht zufällig neben der Kreditkarte noch etwas anderes gefunden. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich Beweismittel unterschlage? Aber nicht doch, Maloney. Es könnte ja bloß sein, dass Sie vergesslich sind. Ich verließ die Beamtenruine und ging zurück in mein Büro und wartete vor dem Telefon. Doch das verdammte Ding klingelte nicht. Während ich wartete, schaute ich mir Carmen Kabels Agenda an. Sie war leer, wenigstens beinahe. Keine Adressen, keine Telefonnummer. Nur 3 Eintragungen, eine davon für die Mordnacht. Treffen mit Otto stand da. Ich wusste, was zu tun war. Die Adresse meines Klienten entpuppte sich als Pferderennbahn. Ich traf ihn von Pferden umgeben. Reiten Sie diese Tiere? Ja, ich bin Jockey. Der einzige Sport, bei dem meine Körpergröße kein Nachteil ist. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen, Herr Werther? Franz. Wieso? War nur so eine Frage. Kennen Sie jemanden, der Otto heißt und der mit Carmen Kabel befreundet war? Otto? Nein. Das heißt... Aber wie kommen Sie überhaupt darauf? Berufsgeheimnis. Also gab es einen Otto im Leben von Carmen? Das wäre ein wenig übertrieben. Es gab mal einen Herrn Otto, der sich in Carmen verliebt hatte. War ziemlich einseitig, die Sache. Sie hat mal einen Witz darüber gemacht, weil der Kerl doch tatsächlich Ottokar Otto hieß. Ist doch umwerfend komisch, oder nicht? Ein ungewöhnlicher Name für einen Mörder. Sie glauben doch nicht etwa, dass dieser Ottokar Otto Carmen erwürgt hat? Es dauerte nicht lange, bis ich die Adresse dieses Ottokar Otto herausgefunden hatte. Der Mann war Besitzer eines Antiquitätengeschäftes. Es war alles andere als ein Trödelladen. Überall standen Stühle herum. Ich setzte mich in einen und kurz darauf erschien Ottokar Otto aus einem Hinterraum. Sie sitzen da auf 4000 Franken. Wenn die Holzwürmer wüssten, wie privilegiert sie doch hier sind. Ich nehme nicht an, dass Sie sich für Antiquitäten interessieren. Wie kommen Sie darauf? Sie sehen aus wie jemand, der auch in Plastikmöbeln glücklich werden kann. Ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Das hängt ganz von Ihnen ab. Was wollen Sie von mir? Ihr Name stand in einer Agenda. Mein Name steht glücklicherweise in verschiedenen Agenden, sonst könnte ich den Laden hier dicht machen. Es war die Agenda von Carmen Kabel. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Eine wahre Tragödie, sie war eine bezaubernde Frau. Da kann man schon mal durchdrehen bei so einer bezaubernden Frau. Das mag sein. Sie hatten in der Mordnacht eine Verabredung mit Carmen. Ich? Nein, wie kommen Sie darauf? Stand in Ihrer Agenda. Wissen Sie, die Polizei war schon bei mir. Sie sind doch einer von diesen privaten Schnüfflern, oder? Nun gut, ich kann Ihnen die Geschichte auch nochmals erzählen. Carmen hatte sich in mich verliebt. Ich habe ihr jedoch klargemacht, dass ich glücklich verheiratet bin. Doch sie ließ nicht locker, rief immer wieder bei uns zu Hause an. Das ging so weit, dass wir abends das Telefon aussteckten. Die Polizei hat herausgefunden, dass sie gerade unsere Nummer gewählt hatte, als der Mord geschah. War es nicht eher umgekehrt? War nicht sie der unglücklich Verliebte? Nein. Carmens Freund behauptet das aber. Carmen hatte keinen Freund. Franz Werther. Den Namen habe ich nie gehört. Er bestand darauf. Dagegen war nichts einzuwenden. Er machte mir nicht den Eindruck eines Mannes, der aus lauter Liebe jemanden umbringen würde. Dennoch suchte ich noch seine Frau auf. Sie war schön, charmant und bewegte sich wie eine Lady in einem alten englischen Film. Ja, mein Mann hat mir davon erzählt. Carmen versuchte alles, um ihn für sich zu gewinnen. Ein guter Grund, um eifersüchtig zu werden. Ich vertraue meinem Mann. Kannten Sie Carmen Kabel? Ja. Sie stand eines Abends plötzlich vor der Tür und wollte mit mir sprechen. So von Frau zu Frau. Doch es nützte nichts. Sie hörte nicht auf, meinem Mann nachzustellen. Ich blieb noch eine Weile und trank erstklassigen Cognac. Sie hatte das gleiche Alibi wie ihr Mann. Sie saßen in der Mordnacht vor dem Fernseher und schauten sich einen Film über die griechische Kultur an. Ich verabschiedete mich und ging. Im Garten der Ottos traf ich den schlechtest angezogenen Polizeibeamten der Stadt beim Umgraben. Na, Maloney, hat Sie die Dame so beeindruckt oder haben Sie aus Solidarität mit dem Mapuche-Indianern so einen roten Kopf? Unser Eins lässt sich noch beeindrucken. Sie sind ja abgebrüht wie ein Kamillentee. Suchen Sie da etwa eine Leiche? Torf, Maloney. Torf! Die Spurensicherung hat ergeben, dass am Tatort mikroskopische Spuren von Torf gefunden wurden. Und wo gibt es Torf, Maloney? Natürlich im Garten. Es dauert nicht mehr lange. Und dann haben wir diesen Otto. Ich schwieg und machte mich auf die Socken. Innerlich fluchte ich vor mich hin. Da hat man endlich mal wieder einen lebenden Klienten und dann so etwas. Torf. Unser Eins hat ja auch schon bei Pferderennen die Spesen verjubelt. Doch diesmal würde auch gleich noch das Honorar flöten gehen. Franz Werther stieg vom hohen Ross ab, als er mich sah. Ich bückte mich und kniete mich hin. Wollen Sie etwa dem Papst Konkurrenz machen? Oder sind Sie schwach auf den Beinen? Nein, ich sammle nur ein wenig Torf ein. Ihre Schuhe würden allerdings auch schon genügen. Was soll der Unsinn? Haben Sie einen Sprung in der Schüssel? Das hätten Sie wohl gerne. Haben Sie allen Ernstes geglaubt, dass ich der Polizei diesen Ottokar Otto an den Kragen liefere? Er ist doch verdächtig, oder etwa nicht? Ihr Pech ist bloß, dass Carmen genau diesen Ottokar Otto anrufen wollte, als Sie auftauchten und Carmen Kabel erwürgten. Nun mal langsam, Maloney. Ich bin Ihr Auftraggeber. Da haben Sie sich ganz schön was ausgedacht. Sie wussten, dass Carmen in diesen Herrn Otto verliebt war. Und Carmen wollte von Ihnen nichts wissen. Sie haben Carmen Kabel getötet, anschließend in einer Agenda 2-3 Daten eingetragen und sie in der Nähe des Tatortes liegen gelassen. Sie wollten, dass Ottokar Otto in den Knast wandert. Ein bisschen viel Spekulation, finden Sie nicht? Das werden wir ja sehen. Zuerst gibt's mal eine Handschriftenprobe und dann wird der Torf hier auf dem Platz mit jenem verglichen, der am Tatort gefunden wurde. So fügt sich ein Steinchen zum anderen. Und viele Steinchen geben eine hübsche Gefängnismauer. Er schwieg eine Weile. Dann lehnte er sich an eine Mauer. Er hatte aufgegeben. Dann gab er seinem Pferd ein Geklapse. Es war ein rührender Abschied. Ich wollte bloß, dass sie ihr Versprechen einlöst. Was für ein Versprechen? Ich habe es immer schon geliebt. Als sie verheiratet war, versprach sie mir, dass sie mir eine Chance gibt, wenn sie sich einmal von ihrem Mann trennen werde. Doch anstelle der Chance kam Otto, der Altholzhändler. 3 Jahre habe ich gewartet. 3 Jahre. Die nächste Wartezeit würde etwas länger für ihn dauern. Er kam mit mir und ich übergab ihn der Polizei. Diese hatte inzwischen Ottokar Ottos Garten vollständig umgegraben und dabei einige römische Münzen gefunden. Nur unser Eins ging wieder leer aus. Da klingelte das Telefon. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abwarten. Ich dachte an Anke und nahm den Hörer dann doch ab. Die Beine liebkosen mit Anke Strumpfhosen. Wie bitte? Die Beine liebkosen mit Anke Strumpfhosen. Arschloch. Und weg war sie. Ich füllte einen Lottozettel aus und schmiss ihn dann in den Papierkorb. Man soll das Glück nicht erzwingen. Später ging ich rüber zu Sam und aß ein Pferdesteak. Dann blieb ich eine Weile sitzen. Es kam nichts Gescheites dabei heraus.